machte alles mit den Beinen, alles mit den Beinen, lachen oder weinen, alles mit den Beinen, selbst die heilige Liebe will mir so nur halb so heilig scheinen. Ich kann ihre Peinlichkeit mit meiner Beinlichkeit vereinen. Ich mach alles mit den Beinen, ja, man möchte meinen, liege mir im Weg keine Herz. Tanz ich drüber ohne Schmerz und ohne Weinen, mit meinen Beinen, mit meinen Beinen. Es ist doch unglaublich, unglaublich, was man mit den Beinen alles sagen kann. Es ist unglaublich, unglaublich, schon als Kind in der Windel fing es an. Es ist unglaublich, unglaublich, strampe Baby mit den Beinen, weiß die Mama gleich Bescheid. Unglaublich, unglaublich, und das wird noch toller mit der Zeit. Ich mache alles mit den Beinen, alles mit den Beinen, lachen oder weinen, alles mit den Beinen, selbst die heilige Liebe will mir so nur halb so heilig scheinen. Ich kann ihre Feinlichkeit mit meiner Beinlichkeit vereinen. Ich mach alles mit den Beinen, ja, man möchte meinen, lege mir im Weg eine Herz. Tanz ich drüber ohne Schmerz und ohne Weinen, mit meinem Weinen, mit meinem Beinen, little step dance. Diddly do do do, diddly do do do, diddly do do do, diddly do do do, do do do do do, do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do. Das war ein Salto. Unglaublich, unglaublich, zwei paar Beine unterm Tisch verstehen sich. Unglaublich, unglaublich, Doppelpunkt, ich liebe dich, Gedankenstrich. Unglaublich, unglaublich, Fragezeichen sehe ich in jedem süßen Frauenbein. Unglaublich, unglaublich, manchmal könnte es auch Gänsefüßchen sein. Ich mache alles mit den Beinen, alles mit den Beinen, lachen oder weinen, alles mit den Beinen. Selbst die heilige Liebe will mir so nur halb so heilig scheinen. Ich kann ihre Peinlichkeit mit meiner Bein. Lichkeit voran, ich mach alles mit den Beinen, ja, man möchte meinen, lege mir im Weg eine Herz. Tanz ich drüber ohne Schmerz und ohne Weinen, mit meinen Beinen, mit meinen Beinen. Alles mit den Beinen, alles mit den Beinen, lachen oder weinen, lachen oder weinen. Alles mache ich mit den Beinen mache ich alles, mit den kleinen Beinen, alles, alles, alles, alles, alles, selbst die heilige Liebe will mir so nur halb so heilig scheinen. Ich kann ihre Peinlichkeit mit meiner Beinlichkeit vereinen. Ich mache alles mit den Beinen.